Und wahrscheinlich wäre dies nie groß aufgefallen, wenn ich, wie von mir erwartet, Medizin studiert hätte. Ich wäre dann Arzt geworden, ich hätte das mir zugeschriebene Gehalt kassiert. Doch als ich nach einem Jahr abbrach, stürzte ich in eine tiefe Existenzkrise. Was ist ein Mensch wert, der ein Studium wegwirft und nicht weiß, was er stattdessen wirklich will? Ich hielt mich mit Jobs und Sozialhilfe mehr schlecht und recht über Wasser. Schuld war nicht ich, sondern das System. Als ich dann begann, Seminare und Coachings zu geben, schob ich das Geldthema meinen Klienten über den Tisch. Ich arbeitete über einige Jahre hinweg auf Spendenbasis. So musste ich mir über den Wert meiner Arbeit keine eigenen Gedanken machen. Diese Themen waren mir damals auch viel zu profan, denn ich war ja so spirituell unterwegs. Im Nachhinein muss ich drüber lachen, doch damals glaubte ich tatsächlich der allgemeinen Entwicklung voraus zu sein. In Wahrheit war ich ein unsicherer junger Mann ohne Gefühl für seinen eigenen Wert. Und es brauchte einige Weckrufe, um mich diesem Thema endlich gründlich zu stellen. Der erste war die ängstliche Frage meiner kleinen Tochter am Ende eines wieder einmal gerade so finanzierten Monats. Sie kam zu mir und schaute mich an und sagte, Dad, können wir die Miete bezahlen oder müssen wir ausziehen? Und das tat weh. Es machte mich damals so betroffen, denn ich wollte definitiv nicht, dass mein kleines Mädchen in materieller Angst groß wird. Den zweiten Aufruf spendierte mir das Finanzamt. Ich war tatsächlich so naiv zu glauben, dass wenn man ständig Schulden hat, keine Steuern zu zahlen braucht. Denkst du, plötzlich standen wir mit einer Nachzahlungsforderung von 40.000 D-Mark da. Oh Gott, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Und der dritte Weckruf war meine Wut über mich selbst. Ich hatte es irgendwann so satt, mir dabei zuzuhören, was ich in der Welt alles verändern würde, wenn ich doch die ökonomische Power dafür hätte. Der vierte Kick kam durch einen ehrlichen Blick in den Spiegel. Ich gestand mir irgendwann ein, dass eine der Hauptmotivationen, weltlich erfolgreiche Menschen schlecht zu machen, nicht mein Gerechtigkeitssinn, sondern ganz banal Neid war. Neid auf deren Wirksamkeit, auf die Freiheit und den Luxus. Also beschloss ich damals, die Themen Erfolg, Geld und Reichtum bewusst anzugehen. Und ich las jedes verfügbare Buch dazu. Ich versuchte auf sehr verschiedenen Wegen schnell reich zu werden. Mit so manch peinlicher bis hin zu destruktiver Erfahrung. Zum Beispiel Lotto, Escort-Service, Drückerkolonne für einen Staubsauger, Börsengeschäfte mit hochriskanten Tagesgeschäften. Nach viel Frustration war ich dann auch irgendwann bereit, das Kleingedruckte in all den schlauen Büchern zu lesen. Über Disziplin, Wertschöpfung, Integrität, einen langen Atem. Und was soll ich dir sagen? Es funktionierte. Wesentlich langsamer als erhofft, aber dafür erfüllend und nachhaltig. Mittlerweile habe ich mit dem, was ich liebe, so viel Geld verdient, dass ich weiß, dass es mir nie wirklich um Geld ging, sondern um die Erfahrung einer grundlegenden materiellen Sicherheit und der kreativen Freiheit, meine Vision in die Tat umzusetzen. Doch vor allem, und deshalb habe ich dieses Buch so gern mitgeschrieben, haben mich diese Themen sehr viel über mich gelehrt. Über mein Licht und meinen Schatten. Nicht Geld oder Reichtum sind das Problem, sondern unsere tiefste Absicht. Wenn du glaubst, dass dir etwas fehlt, werden dich all diese Themen immer und immer wieder vergiften. Wenn du sie achtsam benutzt, um dich zu erkennen, dann werden sie bedeutsame Wegstationen auf deiner Reise nach Hause. Ich war damals gezwungen, mich auf einer sehr radikalen Ebene mit meiner Beziehung zur Existenz auseinanderzusetzen. Ich weiß jetzt wieder, dass ich ein wertvolles Wesen bin, entsprungen und getragen von einem Universum der Fülle. Ich weiß jetzt wieder, dass ich zutiefst gut bin und dass es meine Bestimmung ist, mich um meinen inneren Reichtum vollständig zu verschenken. Und deshalb weiß ich auch, dass du ein wertvolles Wesen bist, mit einem Anrecht auf ein Leben in Freiheit und in Fülle. Ich weiß, dass du in der Tiefe gut und richtig bist. ich weiß, dass du dich verschenken willst und verschenken musst, um am Ende deines Lebens sagen zu können, ich habe mich selbst gefunden.